Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: elektronische Folklore, Handgespieltes und Synthetisches in trauter Zweisamkeit. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Guten Abend. Elektronische Folklore, Handgespieltes und Synthetisches in trauter Zweisamkeit. Das gerade gehörte Stück bringt das Thema dieses Soundchecks gut auf den Punkt. Das waren Kings of Convenience, ein Duo aus Norwegen, die mit ihrer rein akustischen Debüt-CD für Aufsehen sorgten. Aber sie sind auch anderen Einflüssen aufgeschlossen und haben Stücke von ihrem Album von Elektronikvirtuosen wie den ebenfalls norwegischen Roy Sopp neu bearbeiten lassen. Das gleiche passierte dann auch mit den portugiesischen Madredeos, ebenfalls so eine Art Fado-Folkband mit internationalem Renommee. Sie haben auf der CD Electronico bekannte Stücke von sich remixen lassen. Hören wir mal ihr recht bekanntes Haya Uke Huver im Luxmix. Thank you. pulse of the oven in a bag with the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer's love. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. To get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. Keine Berührungsängste, wenn es um die Verquickung von Tradition und Moderne geht. Der Amerikaner Beck hat es in seinem Hit Loser vorgemacht, dass sich Folk, Blues-Gitarren, Sitars und Breakbeats nicht in die Quere kommen müssen. Ich denke, dass Moby bei seinem Erfolgsalbum Play auch mal was anderes ausprobieren wollte. Er samplete Gesänge aus mehreren Epochen amerikanischer Folk-Musikgeschichte und baute mit diesen Gesängen etwas völlig Neues. Beispiel dieser Gospelchor von Run On, der bestimmt noch vor Mobys Geburt auf Platte gebannt wurde, erscheint in seiner Bearbeitung in einem wirklich neuen Licht. Run on, darkening dark. Gerade die Trends, brasilianische Klänge mit elektronischen Grooves zu verbinden, haben viele Anhänger gefunden. Kein Wunder, dass auch indische und asiatische Elemente in die Chillout- und Clubmusik Einzug gefunden haben. Aber was wären die asiatischen Einflüsse ohne die Originalinstrumente wie die Sitar oder die Tablas, die im folgenden Song in einem elektronischen Soundgerüst wieder auftauchen? Mo Horizons heißt die Band und der Song heißt Remember Tomorrow. We'll be right back. So richtig auf den Punkt gebracht, Elektronik und Folk zeitgemäß zu verbinden, haben es One Giant Leap. Mit einem mobilen Studio bereisten die zwei Macher von One Giant Leap die Erde und haben hier im folgenden Song ihre CD mit Musikern aus Uganda und Ghana gearbeitet, vor Ort aufgenommen und später elektronisch weiterverarbeitet, ohne den Aufnahmen die Originalität zu nehmen. Hören wir von One Giant Leap das Stück Passion. Thank you. Der japanische DJ Crush sich mehr und mehr den Wurzeln seines Landes bewusst. Hier mixt der Soundtüftler traditionelle japanische Folk-Sounds mit seinen holpernden Beats zusammen. Ebony Williams stammt von Down Under aus dem tiefsten Australien. Man könnte ihre Musik wohl als Hip-Hop bezeichnen, aber die Bezeichnung Folk darf beim folgenden Stück auch nicht fehlen. Traditionelle Instrumente der Aborigines treffen auf programmierte Beats. Klingt auf jeden Fall interessant. Ebony Williams mit You Never Seem to Understand Me. As I look at what I've become, I've listened to my father trying to run my life from one place to another. I listen, I think, he doesn't really know. For God's sake, he's never seen me before. How does he know what I'm going through? As I ask, where have you been when I really needed you? Man, he can't even answer my question. Every time I get another, it's just like, will it come true? As ask again, what are my promises? I don't understand. Are they made to collapse or stand? My hopes are high and now they'll fly into another life. Why are they made if I always will betray? You never seem to understand me. You never know how much you mean to me. You never seem to understand. Man, why do we bother? Family is family, so why all the fighting? Our races be together, one family all uniting. That's what our elders are stressing to us as they teach and explain the ways of the dream time. Tradition und Moderne zu verbinden, kein Problem für Björk, auch wenn es die Tradition nie gegeben hat. Wer weiß mittlerweile schon, ob die Harfe oder die Spieluhr im folgenden Stück wirklich gespielt wurde oder doch direkt aus dem Computer kam. Macht aber bei Björk überhaupt nichts, denn sie ist so virtuos mit dem Umgang von Sounds und spielerischen Programmieren, dass selbst ihre Rechnermusik irgendwie akustisch klingt. Elektronische Folklore auf eine besonders hohe Ebene gebracht. I find Now you're gone. should I cry? Now you're gone. Now you're gone. Die Franzosen machen da schon mal wirklich seltsame Sachen, wie zum Beispiel Avia, der mit diesen Akustikgitarren auf alt getrimmt und in Scratches wirklich interessante Sachen anstellt. Das war Why You Gone von Avia. Die gerade schwer angesagte englische Band Cochin haben auf einem ihrer Hits Hungry besonders viele oder besonders wieder die akustische Gitarre entdeckt. Die wird allerdings kräftig durch den Filter gejagt und macht einen großen Reiz an dem Stück aus. Hören wir Cochin mit Hungry im Bandremix. Plate. Are you hungry? Das war der erste Teil im Soundcheck mit dem Thema elektronische Folklore, handgespieltes und synthetisches in trauter Zweisamkeit. Das war Koschin mit Hungry. Gleich nach den Nachrichten gibt es eine weitere zweite Stunde. Hören wir noch Christian Zimmermann mit Diary of a Lost Girl. Bis gleich.